da sitze du fest. Luge, liebster, dort liegt die Welt, die du lungre gewinnen dir willst. Bestelltchen, sag, bestimmst du drin mir zum Stall? Schändlicher Schächer, du Schalk, du Schelm, löse den Mast, binde mich los in Frevel, sonst büßest du Frecher. Gefangen bist du, fest mir gefesselt, wie du die Welt, was liebt und wiebt, in deiner Gewalt schon wettest. In Banden liegst du vor mir. Du Banger kannst es nicht leugnen, zu ledige dich bedarfst du der Lösung. Oh, ich träume in der Tor, wie dumm traut ich dem diebischen Druck. Furchtbare Rache, räche den Fehl. Soll Rache dir frommen, vor allem rate dich frei. Dem gebundenen Manne bist kein Freier den Frevel. Drum sinnst du auf Rache, rasch ohne Säumen, sorg um die Lösung zunächst. So heißt, was ihr begehrt, den Hort und dein helles Gold, gieriges Gaunergezücht. Doch behalt ich mir nur den Ring, des Ortes entrad ich dann leicht, denn von neuem gewonnen und wonnig genährt, ist er bald durch des Ringes Gebot. Eine Witzigung wär's, die weise mich macht. Zu teuer nicht zahl ich die Zucht. Lass für die Lehre ich den Tand. Erlegst du den Hort? Löst mir die Hand, so ruf ich ihn her.